Der Jude saß durch Paul III., einen der lasterhaftesten aller Päpste, auf dem päpstlichen Throne und war mit Laynez, Salmeron und Polanco, vielleicht noch mit anderen Juden in der Gesellschaft des krankhaften christlichen Eiferers Ignaz von Loyola, der, wenn auch vielleicht selbst nicht judenblütig, es jedenfalls bedauert hat, von Geburt kein Jude zu sein. Ignaz von Loyola war Baske. Er wurde 1491 geboren und starb 1556. Sein Charakter geht so klar aus dem Wesen seines Ordens und allen seinen Anordnungen hervor, dass die Leser ihn nur zu gut kennenlernen werden. Nähere Angaben über sein Leben erübrigen sich. Er ist auch von den Gegnern maßlos überschätzt, ja von diesen sogar mit Luther verglichen worden. Luthers Werk legte den Grundstein zur Befreiung der Völker, das Loyolas und der jüdischen Antrieb zu neuer Knechtung. Ja, so stark verjudet war in den ersten Jahrzehnten nach seinem Entstehen der ganze Orden, dass nicht nur sehr viele Mitglieder, sondern auch der zweite Ordensgeneral Jakob Laynez und der dritte Ordensgeneral Franz Borgia Juden waren und Philipp II., König von Spanien, darauf drang, dass der fünfte Ordensgeneral Aquaviva 1593 ein Gebot erließ, Judenblütige nicht mehr in den Orden aufzunehmen. Ein Gebot, das sehr bald darauf erheblich gemildert wurde, da die Judenschaft innerhalb und außerhalb des Ordens dagegen Sturm lief. Hinter Ignaz von Loyola standen leitend Juden, namentlich Laynez und auch Polanco. Der Jude, Papst Paul III., begriff rasch, dass ihm hier von seinen Blutsbrüdern Hilfe kam. Er ergriff den Finger Gottes und verstand auf Gedeih und Verderb unter der Preisgabe vieler Rechte 1540 das Papsttum mit dem Jesuitenorden in der Person des Generals. Vielleicht ahnte er nicht, dass er damit in den Jesuitengeneral einen mächtigeren neben dem Papst, wenn auch in dessen Schatten stellte, und er eine Macht gründete, die auch dem jüdischen Machtstreben eines Tages hinderlich werden konnte. Unter der Fahne des Kreuzes will der Jesuitengeneral Gott Kriegsdienste leisten. Indem er für Gott zu kämpfen scheint, kämpft er für sich selbst, wenn auch römisch-christlicher Fanatismus und römisch-christliche Glaubensüberzeugung das nicht sehen wollen. Der Jesuitengeneral ist nach den Ordenssatzungen der Christus quasi präsens, das heißt gleichsam gegenwärtiger Christus. Er ist für seinen Orden Gott, die Errichtung seiner Weltherrschaft ist seine göttliche Aufgabe. Vor dem Jesuitengeneral standen zu Beginn seines Wirkens der gewaltige Kampf gegen die Ketzer und innerhalb der römischen Kirche gegen die reformatorischen Bestrebungen und alle selbstständigen Betätigungen der Bischöfe und endlich die Sorge für die Stärkung des Papsttumes. Immer mehr nahm der Kampf und das Machtstreben des Jesuitenordens einen weltumspannenden Umfang an. Der Jesuitengeneral ist gewillt, sich seine unbeschränkte Weltherrschaft mit allen Mitteln weltlicher und geistiger Politik, mit allen Mitteln des Staates, der Wirtschaft, der Kirche und Schule zu erstreiten. Jede Lüge, jede List, jede Vergewaltigung, ja jedes Verbrechen an Einzelnen und an ganzen Völkern sind ihm recht, wenn sie das Ziel des Ordens fördern. Hilfe sucht er sich mit Überlistung, wo immer er sie findet, auch bei seinen Gegnern, vor allem auch bei den anderen Geheimorganisationen, bei Juden und Freimaurern aller Schattierung. Heute sind es diese, morgen jene. Aber er brauchte selbst Macht und vor allem auch wirtschaftliche Macht in seinen Händen. Macht gab ihm schon das Papsttum, das er durch sein Dogma vergewaltigte und überlistete, aber erhob, je mehr es sich ihm verschrieb. Er war aber doch nie sicher, dass nicht auch einmal der Papst wieder eigene Wege ginge. Er ließ sich daher vom römischen Papste die Satzungen seines Ordens bestätigen, die ihn vom Papsttum unabhängig machten und ihm gestatteten, aus dem Orden durch besondere Dressur eine ihm blind ergebene Ordensschar zu bilden, die alle Taten ausführte und andere zu solchen anhielt, die die Kriegsdienste für das Kreuz erforderten, mochten sie auch noch so verworfen sein. Er ließ sich auch vom römischen Papst Gerechtsame geben, die ihm ermöglichten, sich sein geheimes Kriegsheer zu schaffen und sich völlig hörig zu machen. Er ließ sich endlich von dem römischen Papst mit Vorrechten ausstatten, die ihm die Vormacht in der Kirche gegen jedes Widerstreben sichern sollten, ferner Vorrechte, die ihm die Versklavung der Staaten, der Völker, der Wirtschaft und der Wissenschaft erleichtern sollten, ohne dass bei all dem die Welt etwas anderes zu sehen bekäme als die frommen Väter des Bettelordens. Mit solchen Vorrechten von Anbeginn an ausgestattet, wollte er dann selbst schon für das Weitere sorgen und seine letzten Ziele erreichen, so hoffte und hofft er. Nahe glaubt er sich heute dem Ziele. Er sieht bereits das Universum, das heißt in diesem Falle die Menschen und alle Länder dieser Erde als Reich Gottes, als sein Reich, und lässt Friedrich Muckermann aus der Gesellschaft Jesu einen sehr streitbaren Krieger künden, Zitat: Dieses Reich muss erobert werden, das ist der Kreuzzug der Gegenwart. Auch die neue Zeit wird nur durch Opfer des Blutes gewonnen werden können. Wir sind dazu bereit. Zitat Ende. Der freie Deutsche nimmt den aufgedrungenen Kampf an, Jesuit. Er setzt sein lebensvolles Blut und seine lebende Seele ein gegen dein durch die Dressur abgetötetes Blut und deine gemordete Seele.